Name ist Paul Cox. Also nicht, dass ich besonders abergläubisch wäre, meine Damen und Herren, aber wenn drei Menschen ohne ersichtlichen Grund plötzlich sterben und wenn bei jedem Todesfall immer wieder der Name Cox auftaucht, dann ist das schon mehr als nur unangenehm. Die erste, die das Schicksal ereilte, war die junge Gunny, die uneheliche Tochter des ehrenwerten Mr. Edmund Gatewell. Kurz vor ihrem Tode hatte ich von ihr einen Abschiedsbrief bekommen. Verlass mich nicht, stand darin. Ich halte es nicht aus, was besonders merkwürdig war, weil ich sie gar nicht kannte. Der zweite Tote war ihr Stiefvater, ein Landstreicher. Er war es übrigens gewesen, der mir kurz vorher Gunnys Abschiedsbrief übergeben hatte. Als besonders gelungene Überraschung fanden wir bei dem Toten einen zweiten Brief für mich, ebenfalls mit der Bitte, den Absender nicht zu verlassen. Und dieser Absender war ein gewisser Jonathan Burns, den ich auch nicht kannte. Er war aber, wie sich denken lässt, das dritte Opfer. Er starb unter mehr als merkwürdigen Umständen. Als ich ihn besuchen wollte, hörte ich ihn hinter der Wohnungstür um Hilfe stöhnen. 3 Minuten später öffnete mir der Hausmeister die Tür. Von Jonathan Burns war in der ganzen Wohnung nichts zu sehen. Nach einer weiteren halben Stunde aber erreichte die Polizei einen Anruf. Jonathan Burns war tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Im Zusammenhang mit ihm kam ein weiterer Brief zum Vorschein und diesmal wurde es ganz mysteriös. Der Brief war nämlich in meiner Handschrift verfasst. Beigelegt war eine milde Gabe von 300 Pfund, mit der der Hausmeister bestochen worden war, eine falsche Aussage zu machen. Zum Glück fiel Inspektor Carter auf diesen Schwindel nicht herein und entließ mich mit frommen Wünschen aus der Haft. Diese Wünsche gingen aber nicht in Erfüllung. Am nächsten Nachmittag erreichte mich nämlich ein Anruf des guten Edmund Gatewell. Ich muss Sie dringend sprechen, Cox. Es ist sehr wichtig. Haben Sie eine halbe Stunde Zeit für mich? Ja, aber gern, Mr. Gatewell. Kommen Sie, wann Sie wollen. Sie kennen ja meine Adresse. Nein, das geht nicht. Gewisse Umstände zwingen mich zu äußerster Geheimhaltung. Können wir uns nicht im Alexandra-Park treffen? Na ja, schön, wenn es sein muss. Heute Abend? 7:30? Ja, aber da ist es schon ziemlich dunkel und dann bei dem Nebel. Eben, es soll uns niemand sehen. Wir verabredeten uns bei der Rhododendron-Hecke am Ende der Platanenallee. Das war typisch für ihn. Er hatte die kindliche Vorstellung, irgendetwas Geheimnisvolles machen zu müssen. Er war in den letzten Tagen vom Schicksal ziemlich schlecht behandelt worden. Seiner Frau hatte er verheimlicht, dass Gunny seine uneheliche Tochter war. Und das brachte nun eine ganze Menge Probleme mit sich, denen der schwache, verhemmte Edmund offenbar nicht gewachsen war. Ich war gespannt, was er mir im Park zu sagen hatte. Ich sollte es nicht erfahren. Seine Stimme bekam ich zwar zu hören, sie rief um Hilfe und blieb dann stumm. Ich wollte zu ihm hinrennen, aber da schlug mich jemand mit einem harten Gegenstand unsanft auf den Kopf und Finsternis breitete sich aus. Als ich wieder zu mir kam, beugten sich Mrs. Chandes und Mr. Richardson liebevoll über mich. Mit Hilfe von Mrs. Chandes Heublumentee fühlte ich mich bald wieder einigermaßen und hoffte nun, alle Überraschungen des Tages hinter mir zu haben. Doch, das wäre zu schön gewesen. Es gab ja leider noch das Telefon. Hier ist schon Jeff Gatewell, Mr. Cox. Ich mache mir große Sorgen, mein Mann ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Verdammt nochmal. Bitte? Nein, ich sagte nur, es tut mir sehr leid. Ja, aber Sie waren doch mit ihm verabredet. Ja, sicher, aber aus dem Rendezvous ist leider nichts geworden. Wir müssen uns irgendwie verpasst haben. Ach, du lieber Himmel. Mr. Cox, ich bin ganz verrückt vor Angst. Wo kann er denn bloß sein? Vielleicht kommt er ja noch, wissen Sie. Regen Sie sich bitte nicht auf, Genevieve. Ich würde an Ihrer Stelle vor morgen früh nichts unternehmen. Ja. Und falls er aber in der Nacht noch nach Hause kommt, dann rufen Sie mich an, ja? Egal zu welcher Zeit. Gut, Mr. Cox. Und wenn Sie etwas hören, Natürlich, dann sage ich Ihnen sofort Bescheid. Also, gute Nacht, Genevieve. Er ist also tatsächlich verschwunden. Ob er entführt worden ist? Ich komme mir langsam vor wie der letzte Dorftrottel. Ich war ja dabei, ich hätte es ja verhindern können, aber... Naja. Richie, da fällt mir was ein. Jonathan Burns wollte mich dringend sprechen. Der hat hier fast die ganze Nacht auf mich gewartet. Und am Morgen war er tot. Und auch Gatewell hatte mir irgendwas Wichtiges zu sagen und nun ist er vielleicht auch schon... Ja, zum Teufel, was geht denn hier vor? Tja, also, Mr. Cox, von Ihnen stammt das Blut am Schirm nicht. Das habe ich mir fast gedacht, Inspektor. Woher hätte es denn auch kommen sollen? Eine Beule ist ja keine Wunde. Wir werden Ihren bemerkenswerten Schirm... Ein Erbstück von Onkel Ben. Wir werden dieses Erbstück also noch hier behalten. Inspektor, ich verstehe Ihren gerechten Zorn angesichts so großer Machtlosigkeit der Polizei. Erst lauter Tote, die wegen Herzschlag nicht in ihr Ressort fallen und nun noch ein Vermisster. Der auch nicht in sein Ressort fällt. Abteilung zur Aufklärung von Mordfällen. Hoffentlich nicht, Mr. Richardson. Hoffentlich nicht. Also, Gatewell verschwand gestern gegen 19.30 Uhr im Alexandra Park. Sie, Cox, Sie sahen zwei Männer. Nein, Inspektor, nein. Gesehen habe ich nur einen. Es müssen aber vier gewesen sein. Also mindestens vier. Wieso vier? Na ja, erstens Edmund Gatewell. Zweitens der Mann, den ich sah, der direkt vor mir stand. Vermutlich derselbe, der mir eins über den Schädel gehauen hat. Drittens derjenige, der sich mit Edmund Gatewell beschäftigte. Ja, und viertens ich, Paul Cox. Das war um 7:30, Inspektor. Um 9:30 rief Miss Gatewell zum ersten Mal in der Wohnung von Cox an und zeigte sich beunruhigt über das Fernbleiben ihres Mannes. Ich habe mit ihr gesprochen. Warum hatte sich Gatewell mit Ihnen verabredet, Cox? Haben Sie nicht eine ungefähre Ahnung? Nicht die leiseste. Vielleicht sollten wir Genevieve fragen. Gatewell muss ihr von der Verabredung erzählt haben, sonst hätte sie ja nicht bei mir angerufen. Ich finde es seltsam, dass sie sich 2 Stunden nach dem Fortgehen ihres Mannes schon beunruhigt. Das ist doch unnatürlich. Nun, das könnte man ja herausfinden. Mr. Cox, vielleicht haben Sie Lust, Madame ein wenig zu trösten. Na, Inspektor. Verstößt ein solcher Vorschlag nicht gegen das Gesetz? Also ich selber kann ja kaum hingehen. Es würde viel zu offiziell wirken. Für Sie tue ich alles, Inspektor. Mein Gefühl hat es mir gesagt, Mr. Cox. Verstehen Sie, ich bekam plötzlich eine unnatürliche Angst um meinen Mann. Ich musste sie einfach anrufen. Und es scheint ja wohl auch, als wären diese Gefühle durchaus berechtigt gewesen, Mr. Cox. Oder haben Sie etwas von Edmund gehört? Nein, Mr. Gilmore, nichts, leider. Bislang bleibt er verschwunden. Madame, haben Sie eine Ahnung, was Ihren Gatten veranlasst haben könnte, diese etwas ungewöhnliche Verabredung mit mir zu treffen, nachts im Alexandra-Park? Nein, Mr. Cox. Im Gegenteil. Ich habe mich auch schon gewundert. Es wirkte so theatralisch, fast albern. Es ist so gar nicht seine Art, dass ja er... Ja und nein. Verzeih, wenn ich dich unterbreche, Genevieve. Uns allen fiel auf, dass er seit einiger Zeit verändert ist. Wie verändert? Es scheint, als bedrücke ihn etwas. Ja, kann es denn sein, dass ihm der Tod Gunnys so zu Herzen geht? Gewiss. Aber auch alles andere hat ihn beschäftigt. Der Tote im Auto, die seltsamen Briefe an Sie... Vielleicht hat er Sie deswegen sprechen wollen, Mr. Cox. Wer weiß. Es ist alles so verworren. Nichts reimt sich. All diese Toten, die doch eines natürlichen Todes starben, bis auf den armen Jonathan Burns. Jonathan starb auch an einem Herzschlag. Ach, tatsächlich? Er war Angestellter in der Fabrik Ihres Vaters, nicht wahr? Ja. Hat er auch privat hier verkehrt? Hat er Gunny oft besucht? Ja, manchmal, wenn mein Mann nicht zu Hause war. Ach so, Ihr Gatte hatte etwas gegen diese Verbindung? Ich glaube nicht. Jedenfalls hat er nie darüber gesprochen. Ach, Sie müssen das verstehen. Jonathan war kein sehr geselliger Typ. Er war verschlossen und eigensinnig. Er hat nie den Kontakt zu meinem Mann gesucht. Eine Antipathie, nehme ich an. Er musste sein ganzes Leben lang hart arbeiten. Und hatte etwas gegen Menschen, die es leichter hatten als er. Jonathan hat Gurney geliebt. Aber sonst hasste er dieses Haus. Genau das wollte ich sagen. Warum lachst du denn so? Wenn du ein kluges Gesicht machst, siehst du unwahrscheinlich komisch aus, Greg, mit deiner geschwollenen Nase. Ja, mach dich ruhig lustig über mich. Ich bin beim Cricket ausgerutscht, Mr. Cox, und habe mir mit dem Schläger die Nase blau geschlagen. Tut mir leid. Das kann ja jedem mal passieren. Aber ja, und wenn es nur die Nase ist. Nehmen Sie einen Drink, Mr. Cox? Nein, danke, ich muss leider gehen. Entschuldigen Sie die Störung, Genevieve. Einen Moment, ich habe noch eine kleine Frage, Mr. Cox. Ja? All diese merkwürdigen Dinge hängen doch mit Ihnen zusammen. Immer waren Sie in der Nähe, wenn irgendetwas geschah. Als Gunny starb und der alte Landstreicher beim Tod von Jonathan Burns und schließlich auch bei der Entführung meines Mannes. Das stimmt, Mr. Cox. Überall sind Sie mit im Spiel. Wie kommt das? Hat sich die Polizei schon mal damit befasst? Die zwei fielen ganz hübsch über mich her. Und mit Recht, wie ich gestehen muss. Anscheinend wirkte mein Charme nicht im geringsten auf die schöne Genevieve und ihren etwas unterentwickelten Hausfreund. Nur eins war bei diesem Gespräch herausgekommen. Ich hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, mir die Wohnung von Jonathan Burns noch einmal anzusehen. Mit Richardson und ohne Erlaubnis von Inspektor Carter. Hier finden wir nichts, Cox. Die sauber aufgeräumte Wohnung eines netten jungen Mannes. Naja, was heißt hier nett? Der war nett zu Gunny, aber mehr auch nicht. Hier ist übrigens ein Bild von ihr. Oh, wo haben Sie das gefunden? In der Nachttischschublade. Drehen Sie die Karte doch mal um. Was steht hier für Lass mich nicht, ich halte es nicht aus, deine Gunny? Das ist doch genau der Text wie in dem Brief, den sie mir geschrieben hat. Genau. Vielleicht war es eine verschlüsselte Mitteilung. Tja, ja. Ach, wissen Sie vielleicht, was Jonathan Burns in der Fabrik des alten Lefebvre gemacht hat? Ich glaube, er war Laborassistent. Hat er da was mit Chemie zu tun? Wahrscheinlich. Was haben Sie denn da? Ein Schulheft. Voller chemischer Formeln und eine Seite ist rausgerissen. Verstehen Sie etwas davon? Oh, sehr wenig. Das hier übersteigt auf jeden Fall meine sonst so genialen Kenntnisse. Es ist ja nicht gerade überraschend, in der Wohnung eines Chemikers chemische Formeln zu finden. Auf jeden Fall behalte ich das Heft, wer weiß. So. Und jetzt möchte ich mir noch die Wohnung von Mr. Gilmore ansehen. Gilmore? Warum? Ja, weil ich wissen möchte, wie er eingerichtet ist. Und weil er mir so herzlich unsympathisch ist, dieser langhaarige Affe. Die Haustür ist offen. Er wohnt in der ersten Etage. Kommen Sie! Vielleicht schläft er schon. Nein, der ist sehr gut aufgehoben in Portland's Corner. Das ist doch ein Essrestaurant. Ja, genau. Ich habe ihn dorthin bestellt, im Auftrag von Genevieve. Und Genevieve? Ebenfalls. Die werden sich über ihren Witz totlachen. So, jetzt Ruhe bitte. Na, komm doch. Was ist denn? Nur nicht verzagen. Den Dietrich fragen. Ah, Sesam, öffne dich. So, bitte, mein Herr, nach Ihnen. Donnerwetter. Ist das Gilmores Wohnzimmer? Das ist ja die reinste Bibliothek. Wie kommt dieser dumme Kerl zu all den schönen Büchern? Tja, der hat die wahrscheinlich per Laufmeter gekauft mit Rabattmarken. Lauter wissenschaftliche Wälzer. Halt! Was ist das? Da ist doch jemand im Haus. Ich glaube, die Schritte kamen von dort drüben. Ja, das ist das Schlafzimmer. Ah! Haben Sie das gehört? Das kam von unten. Schnell, Cox! Sie wünschen, meine Herren? Verzeihung, haben Sie eben geschrien? Ist Ihnen irgendwas passiert? Mir? Wieso? Wer sind Sie bitte? Mein Name ist Paul Cox. Herr Ford, Herr Ford, ich bin Professor Talbot. Was wünschen Sie denn? Wir haben eben einen Schrei gehört, Professor. Es klang, als sei jemand in Not. Ja, ich habe auch etwas gehört. Schauen Sie doch oben nach bei Gilmore. Da habe ich auch Schritte gehört. Sagen Sie, geht Ihr Grundstück hinter dem Haus weiter oder was ist dort? Der Garten und dann Wald. Aber kommen Sie doch herein, bitte. Ja, danke. Ja, hier ist überall Wald. Das liebe ich sehr. Es kam uns aber vor, als hätten wir den Schrei in Ihrer Wohnung gehört. Ja? Aber nein, das kann ich mir nicht denken. Ich habe zwar gearbeitet, aber das wäre mir doch bestimmt aufgefallen. Immerhin, wenn Sie sich umsehen wollen. Sie haben aber auch etwas gehört, nicht wahr? Ja, gewiss. Es hat mich aber nicht beunruhigt. Es kam mir nicht übermäßig laut vor. Verzeihung, geht's hier zum Garten hinaus? Ja, bitte, schauen Sie selbst. Es ist leider finster draußen, nichts zu sehen. Darf ich das Fenster öffnen? Aber natürlich. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hat jemand gerufen? Nichts. Es war wohl nur eine Täuschung. Man hat das manchmal. Vielleicht war es ein Kreuzchen oder ein Uhu. Die können einen furchtbar erschrecken, wissen Sie? Ja, ja, das ist schon möglich. Also dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Ach, sagen Sie, Professor, kennen Sie Mr. Gilmore? Ja, ja, wie man sich so kennt, wenn man in einem Hause wohnt. Er ist ja selten da. Was hat er eigentlich für einen Beruf? Ach, ich glaube gar keinen. Er lebt so, nicht wahr? Er ist nicht unvermögend. Viel Damenbesuch? Nein, gar nicht. Er ist eigentlich sehr angenehm als Mieter. Gehört das Haus Ihnen? Ja, ja. Und Sie sind Chemiker, nicht wahr? Ja. Richie, kommen Sie, wir halten den Professor nur auf. Also vielen Dank, Professor Talbot. Ein Glück, dass nichts geschehen ist. Auf Wiedersehen. Ja, ja, auf Wiedersehen. Tut mir leid. Ach, wo wollten Sie eigentlich hin? Ich meine, was führt Sie hierher? Guten Nacht, Professor. Und vielen Dank. Also, ich werde ja ein bestimmtes Gefühl nicht los. Wieso? Die Stimme, die wir vorhin gehört haben, der Mann, der da geschrien hat. Ja, was ist? Naja, sicher, eine Stimme ändert sich, wenn jemand laut schreit, aber deswegen bin ich eben auch meiner Sache nicht sicher. Welcher Sache? Reden Sie doch endlich. Also, ich möchte schwören, es war die Stimme von Professor Talbot. Aber das war der Schrei eines Menschen in höchster Not. Der Professor hätte uns doch bestimmt etwas gesagt. Eben. Darüber wundere ich mich ja. Eine gewagte Behauptung. Und, naja, also, wenn es tatsächlich so ist, was können wir tun? Leider gar nichts, außer Inspektor Carter Bescheid sagen. Carter Bescheid sagen. Und am Ende war es doch ein Uhu. Ach, das war doch kein Uhu, das war... Vorsicht, Cox, zusammen! Hey! Du verdammter Idiot! Wohl volltrunken, was? Rast hier ohne Licht durch die Nacht. Oh, mein Haar hätte uns erwischt. Richie. Ja? Den Wagen kenne ich. Was? Das ist der Wagen von Genevieve Gatewell. Richardson lachte mich aus. Bei dieser Dunkelheit, meinte er, hätte ich den Wagen gar nicht richtig sehen können. Außerdem gäbe es tausende von Exemplaren dieses Modells. Ich ließ ihn reden und fuhr nach Hause. Es war schon spät, als mir ein Gedanke kam. Nein, ich würde Inspektor Carter nicht verständigen. Möglicherweise lachte er mich genauso aus wie Richardson. Ich nahm mir vor, das Haus des reizenden Professors noch einmal gründlich unter die Lupe zu nehmen. Ich hatte ja in Jonathan Burns Wohnung ein Heft mit chemischen Formeln gefunden. Ein harmloser Vorwand, den Professor aufzusuchen und mir erklären zu lassen, worum es sich da handle. Die Idee gefiel mir so gut, dass ich sie am nächsten Vormittag in die Tat umsetzte. Ja, das ist eine recht interessante Sache, Mr. Cox, Paul Cox. Ja, Mr. Cox, wo haben Sie denn diese Formeln her? Eine alte Schulaufgabe. Ach so, tatsächlich. Ja, also lassen Sie mich überlegen, wie ich Ihnen das erkläre. Was ist Ihnen denn von Ihren Chemiekenntnissen aus der Schule hängen geblieben? Tja, das tut mir leid, Professor. Also, außer H2SO4 weiß ich gar nichts mehr. Ja, ja, die Vergesslichkeit. Oh, verzeihen Sie, kann ich Ihnen etwas anbieten, einen Fruchtsaft? Fruchtsaft? Danke, danke, nein. Ich bin allergisch gegen Vitamine, wissen Sie? Lieber ein Whisky. Oh, das schon eher. Gut, gut. Nur einen kleinen Augenblick, bitte. Aber machen Sie sich bitte keine Mühe, Herr Professor. Das macht doch gar keine Mühe. Viel Wasser? Wenn Sie mich fragen, je weniger, je besser. Ja. So, bitte, Mr. Cox. Na, Mr. Cox, bitte. Ja. Zum Wohl. Cheerio, Herr Professor. Vielen Dank. Ja, dann wollen wir mal sehen. An sich sind die Formeln recht einfach. So. Aber wenn man wie Sie die Grundkenntnisse völlig verloren hat, macht es natürlich einige Mühe, sich verständlich auszudrücken. Also, hier haben wir die Formel von Phenolphthalein. Aha, das ist interessant. Von Eptramp. Arzneimittel und hier Ach. Muss Ihnen ein Fehler unterlaufen sein. Jedenfalls stimmt es nicht. Das ist das Zeichen für Mangan. Professor, mir entschuldigen Sie mich. Mir ist plötzlich so. Was ist denn das? Mir wird ganz und so müde. Mir wurde entsetzlich übel. Als ich langsam wieder zu mir kam, da war mir, als hätte ich Torfmull im Magen und Seegras im Kopf. Der Professor war sehr besorgt um mich, er öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen, gab mir eine Kopfwehtablette und massierte mir den Nacken. Dann fuhr er fort, mir das Heft zu erklären. Doch bei mir war Feierabend, ich begriff so viel wie nichts. Ich hatte nur einen Wunsch, nach Hause schlafen. Ich entschuldigte mich, verließ den Professor mit herzlichem Dank und machte mich auf den Heimweg das Chemieheft unter dem Arm. So ein Blödsinn. Ein total versauter Vormittag. Richardson würde schön lachen. Also was soll denn das, Cox? Mrs. Chandos und ich sind in heller Aufregung. Noch eine Stunde und wir hätten die Polizei benachrichtigt. Langsam, Richie, langsam, ja. Darf ja sicher mal einen Vormittag weggehen, oder? Ich bin ja volljährig. Und außerdem hat sich das Warten für Sie sicher gelohnt. Da sind Sie endlich mal in den Genuss eines üppigen englischen Mittagessens gekommen. Was reden Sie denn? Mittagessen? Was Sie nicht sagen, Mr. Cox. Mr. Richardson hat hier auf Sie gewartet und natürlich habe ich ihm das Mittagessen gemacht. Und auch das Abendessen. Ja, und nach dem Frühstück wollte er noch immer nicht gehen. Für das Mittagessen hatte ich ja noch einen Rest von gestern. Die Reste kenne ich, ja. Viel Appetit hatte Mr. Richardson sowieso nicht, weil er sich so furchtbar aufgeregt hat. Statt einem zu sagen, wo Sie hingehen. Also Moment, bitte. Mittagessen, Abendessen, Frühstück und nochmal Mittagessen. Ja, was soll das heißen? Ich bin heute Vormittag zu Professor Talbot gegangen, das war um 10. Und jetzt ist es 2. Sie irren sich, Cox. Sie sind gestern Vormittag um 10 gegangen. Sie waren einen ganzen Tag und eine Nacht beim Professor. Was? Ja, und ich habe nichts davon gemerkt? Aber Mr. Cox, Sie leiden doch sonst nicht an Gedächtnisschwund. Haben Sie alles bei sich? Ist Ihnen nichts gestohlen? Nein, ich glaube, warten Sie, Moment. Meine Brieftasche, ja, Portemonnaie, Manschettenknöpfe, Ring, Armbanduhr, alles da. Das Chemieheft von Jonathan Barnes? Ja, das habe ich auch. Also ich gehe in die Küche und mache einen Tee. Das ist ja eine Schande, wie lange Sie keinen ordentlichen Tee bekommen haben. Also Cox, jetzt packen Sie aus. Bei welcher Schönen haben Sie gefeiert? Bei Jean Evier? Ach was! Nein, ich war beim Professor. Nicht aus Angst vor Mrs. Chandos gelogen? Na Blödsinn, für wie kindisch halten Sie mich eigentlich? Fantastisch. Was heißt fantastisch? Weil die schöne Genevieve offenbar dasselbe erlebt hat. Wie bitte? Ja. Ich rief sie an, um nach Ihnen zu fragen und bekam die Auskunft, Madame sei erkrankt. Ich erkundigte mich auch nach ihrem Mann. Von ihm hat man noch immer keine Spur. Heute Morgen rief ich wieder an. Da erzählte mir Genevieve, sie hätte von vorgestern Abend bis gestern Abend fest geschlafen, ohne zum Bewusstsein zu kommen. Also neuerdings müssen Herzschlag und Bewusstlosigkeit ansteckend sein. Tja. Hm? Richie, wir müssen Edmund Gatewell finden. Leicht gesagt. Aber er hat den Schlüssel in der Hand, er wollte mir etwas Wichtiges mitteilen, wahrscheinlich wurde deshalb entführt. Hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Hoffentlich wurde er entführt. Wir können nämlich von Glück reden, wenn er noch am Leben ist. Und Sie haben auch unwahrscheinliches Glück gehabt. Wieso? Der Professor hat Ihnen doch etwas in den Whisky getan. Das ist anzunehmen. Der hat ihn im Nebenzimmer zurechtgemacht. Und wie war das mit Genevieve? Ich weiß nicht. Da besteht da irgendeine Verbindung zwischen dem Professor und ihr. Kennt sie ihn oder hat er sie besucht? Nein. Genevieve war auch nicht allein. Ihr Vater und Gregory Gilmer waren die ganze Zeit bei ihr. Es ist rätselhaft. Wenn es hier Rätsel gibt, dann werde ich sie lösen. Ich habe das satt, dass irgendwelche Individuen ihre Probleme auf meine Kosten lösen. Au. Oh, verdammt. Was ist los? Mein Kopf. Das sind die Nachwirkungen von dem Zeug, das Ihnen der Professor eingeflößt hat. Ja, der kann was erleben. Kommen Sie, Richie, wir machen dem Herrn noch einen Besuch und dann soll es mit dem Teufel zugehen, wenn ich Regen diesen Bursch nicht... Regen Sie sich nicht auf, Cox. Sie tun jetzt gar nichts, verstanden? Noch eine Kurzschlusshandlung kann Ihnen nämlich das Leben kosten. Nein, Richie, kommen Sie diesen Professor, gut, denn werde ich... Gut, einverstanden. Wir knöpfen uns den Professor vor, aber auf die konventionelle Art. Ich werde Erkundigungen über ihn einziehen und dann sehen wir weiter. Sie legen sich jetzt ins Bett und trinken einen Liter Milch. Was wollen Sie mir zumuten zu trinken? Milch. Ha! Na, jetzt kenne ich auch Ihre Lieblingslektüre. So? Ja, Marquis de Sade. Danke, Mr. Gilbert. Genevieve, geht es schon wieder besser? Guten Tag, Mr. Richardson. Guten Tag, Madame. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es Ihnen geht, Mrs. Gatwell. Oh, danke. Ganz gut. Einen Drink, Mr. Richardson? Mit einem Whisky können wir leider nicht dienen. Den haben wir weggeschüttet. Warum denn das? Vorsichtsmaßnahme. Naja, nach den Erfahrungen von gestern. Ich hatte Genevieve ein Glas eingeschenkt, sie trank einen Schluck und fiel wenige Sekunden später in Ohnmacht. Mhm. Wer hat den Whisky weggeschüttet? Ich. Aha. War das nicht etwas voreilig, Mr. Gilmer? Man hätte ihn doch chemisch untersuchen lassen sollen. Siehst du, Greg, das habe ich dir auch gesagt. Wir hätten ihn damit überführen können. Wen denn? Ihren Freund, Mr. Cox. Wen bitte? Cox? Er muss es gewesen sein. Er war kurz vorher hier. Ich habe ihm einen Drink angeboten, aber er hat abgelehnt. Das tut er doch sonst nie. Sie irren sich. Es war nicht Cox. Behaupten Sie? Ich weiß es. Ihm ist nämlich dasselbe passiert. Er bekam ein Betäubungsmittel und fiel in Ohnmacht. Ach. Madame, hatten Sie in letzter Zeit Besuch von Professor Talbot? Nein. Von wem? Ja, Sie müssten ihn eigentlich kennen, Mr. Gilmer. Sie wohnen ja in seinem Haus. Ich? Oder etwa nicht? Ihre Informationen sind lückenhaft, Mr. Richardson. Und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens, Talbot nennt sich zwar ganz gern Professor, ist aber keiner. Zweitens wohne nicht ich in seinem Haus, sondern er in meinem. Ach so. Bedauerlicherweise. Mögen Sie ihn nicht? Der Mann ist mir egal, ich kenne ihn kaum. Aber seine Reagenzien stinken. Er verpestet mir das ganze Haus. Aha. Mrs. Gatwell, er hat Sie also nicht besucht? Nein. Sie ihn? Wie kommen Sie denn darauf? Man hat Ihren Wagen vor seinem Haus gesehen. Mann? Wer ist Mann? Wir. Cox und ich. Es war schon ziemlich spät. Sie hätten uns fast überfahren. Wie spät? Gegen 9:30. Aber Mr. Richardson, um diese Zeit lag ich längst in tiefer Bewusstlosigkeit. Mein Vater und Mr. Gilmer können Ihnen das bestätigen. Außerdem hätte ich nicht den geringsten Grund, Mr. Talbot einen Besuch abzustatten. Wenn er Ihnen das Haus verpestet, Mr. Gilmer, warum haben Sie ihn dann bei sich aufgenommen? Genevieves Vater hat mich darum gebeten. Monsieur Lefebvre? Ja, er hat ihn aus Paris hierher geholt. Was sollte ich machen? Das Parterre stand leer. Ich konnte dem alten Herrn die Bitte doch schlecht abschlagen. Monsieur Lefebvre kennt den Professor also recht gut. Ja, ich glaube. Er hat seinen Namen ab und zu erwähnt, obwohl... Ja? Obwohl? Es fällt mir erst jetzt auf, dass Sie es erwähnen. Er hat nie gern von Talbot gesprochen. Wann immer das Gespräch auf ihn gekommen ist, hat er auf ein anderes Thema abgelenkt. Merkwürdig. Fast als habe er etwas zu verbergen. Oder als habe er Angst vor ihm. Ein Monsieur Lefebvre möchte Sie sprechen, Mr. Cox. So? Ja, ich lasse bitten. Ja. Bitte, Sir. Danke. Guten Abend, Monsieur Cox. Guten Abend, Monsieur. Entschuldigen Sie die Störung, bitte. Sie stören keineswegs. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was darf ich Ihnen anbieten? Danke, nichts. Ich brauche Ihre Hilfe, Monsieur Cox. Ich habe Angst. Tag und Nacht habe ich Angst. Wovor haben Sie Angst, Monsieur? Vor dem Tod. Aber ich bitte Sie, wer hat das nicht? Keine Phrasen, bitte. Sie wissen genauso gut wie ich, was gespielt wird. Sie wissen, was alles geschehen ist. Sie wissen, dass man keinem etwas nachweisen kann. Die werden mich umbringen, wie sie die anderen umgebracht haben. Ja, warum sollte man sie umbringen? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Entsetzliche. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hier Mord am Werk ist. Gemeiner, schmutziger Mord. Monsieur Lefebvre, ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mir alles sagen, was Sie wissen. Deswegen bin ich ja hier. Gut. Also, warum sind nach Ihrer Meinung diese Morde verübt worden? Es wird ein grausames Spiel mit uns getrieben. Bedenken Sie bitte, wir sind vermögend. Wer ist bitte wir? Meine Familie. Genevieve, Edmond... Also, ja. Und Gunny? War die etwa auch vermögend? Ja. In gewissem Sinne jedenfalls. Nach meinem Tode hätte sie die Hälfte der Anteile geerbt. Ach so. Und vorläufig befindet sich alles noch in Ihrer Hand. Deswegen bin ich ja so besorgt. Gut, Monsieur. Aber wenn man Ihr Geld haben wollte, dann würde man Sie doch erpressen oder ausrauben. Aber doch nicht töten. Und warum sollte man einen alten Landstreicher umbringen, wenn man von Ihnen Geld haben will? Oder einen jungen Angestellten aus Ihrer Fabrik? Ja, ja. Ich durchschaue die Zusammenhänge noch nicht, Monsieur Cox. Ich versuche, sie zu sehen. Ich finde sie nicht. Monsieur Lefebvre, Sie wissen, dass nach polizeilicher Feststellung in keinem Fall Mord vorliegt. Auch bei Ihrem Schwiegersohn weiß man noch nichts Genaues. Man hält eine Entführung zwar für möglich, aber es ist genauso gut denkbar, dass Mr. Gatewell einfach die Nerven verloren hat und sich irgendwo verborgen hält. Vielleicht will er mit sich ins Reine kommen. Glauben Sie das, was Sie sagen, Monsieur Cox? Nein. Nein, ich glaube das nicht. Sehen Sie irgendwelche Zusammenhänge? Leider nein. Ich weiß nicht einmal, wie ich in dieses Spiel hineingekommen bin. Warum gehen Sie eigentlich nicht zur Polizei? Ich meine, warum kommen Sie mit Ihren Sorgen zu mir? Genevieve hat es mir geraten. Aha. Sie meint, Sie könnten etwas in Erfahrung bringen. Ja, Sie haben doch eine gewisse Praxis in diesen Dingen. Genevieve hat Angst, eine ebenso unerklärliche Angst wie ich. Pardon, weswegen, Monsieur, sprachen Sie vorhin von mehreren Personen? Sie sagten, Sie werden mich umbringen. Haben Sie einen Grund für diese Annahme? Ja, es müssen es. Es müssen mehrere Leute sein. Ich müssen. Oh, bitte. Was ist? Monsieur Cox, geben Sie mir einen Cognac. Ja, sofort, warten Sie. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich habe mich wohl zu sehr aufgeregt. Verzeihen Sie. Um Gottes Willen, Monsieur Lefebvre. Was kann ich? Mrs. Chandlers! Monsieur Lefebvre, was kann man nur tun? Mrs. Chandlers! Ja doch, was schreien Sie denn so? Ah, du lieber Gott, was ist dem Herrn denn passiert? Ist er tot? Tot war Monsieur Lefebvre nicht. Aber all diese Aufregungen waren einfach zu viel für den alten Herrn. Er kam zwar bald wieder zu sich, war aber so schwach, dass ich lieber einen Arzt kommen ließ. Der stellte eine schwere Herzattacke fest und ließ ihn sofort ins Krankenhaus überführen. Der Mann muss doch einen Grund für seine Ängste gehabt haben, Cox. Sie sagen, seine Aufregung war echt? Möglicherweise ist er das Opfer einer Psychose, Richie. Wenn man bedenkt, was seine Familie in den letzten Tagen durchgemacht hat, ist das sogar sehr wahrscheinlich. Hat er von Professor Talbot gesprochen? Nein. Kennt er ihn denn? Sehr gut sogar. Aber wenn man Genevieve glauben will, ist in der Beziehung zwischen den beiden der Wurm drin. Sie hält es sogar für möglich, dass Lefebvre vor dem Professor Angst hat. Das hätte er mir gesagt. Ich habe ihn mehrmals gefragt, warum er Angst habe und vor wen. Und? Er sprach von mehreren Personen. Naja, und dann kam seine Herzattacke dazwischen. Mein lieber Cox, wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, dann müsste ich Sie jetzt fragen, was Sie eigentlich in dieser Angelegenheit für eine Rolle spielen. Denn immer stehen Sie mit den Ereignissen irgendwie in Verbindung. Nun auch wieder bei der Herzattacke von Monsieur Lefebvre. Doch fangen Sie doch nicht auch noch an. Genevieve hat ihn zu mir geschickt, wahrscheinlich um ihn zu beruhigen. Oder sie hat einen anderen Grund. Welchen? Es muss irgendwie mit dem Professor zusammenhängen. Er hat uns übrigens angelogen. Er ist weder Professor noch gehört in das Haus. Ach nein. Interessant. Wissen Sie sonst noch was über ihn? Ja. Er ist vor 8 Monaten von Paris nach London gekommen. Lefebvre hat ihn hergeholt. Er arbeitet als freier Wissenschaftler für Lefebvres Kunstfaserwerke. Er lebt sehr zurückgezogen, ist Vegetarier, Nichtraucher, Antialkoholiker. Und hat doch Whisky im Haus. Ich glaube, wir werden dem Herrn doch noch einen Besuch abstatten müssen. Sie werden ihm nie beweisen können, dass er Ihnen einen Schlaftrunk gegeben hat. Möglich. Aber ich bin ganz sicher, dass ich mit dem ach so zerstreuten, gütigen Menschen eine sehr handfeste Unterhaltung führen werde. Los, Richie, auf zu Professor Talbot.